wir brauchen die professionell festgestellt alles. Wir brauchen nicht helfen manchmal. Ja. Ja, wenn man in einer Branche ist, muss man Gas geben. Aber ja. Weil viele Leute, die sind da, die können nicht für uns glauben, die haben nicht dort zu gehen. Ich weiß nicht, was ich sagen kann. Weil sie sagen, ich tue nicht. Ja, ganz schnell, ein Flüchtling hat viel in die Ohren. Ganz schnell. Weil man weiß nicht, in welche Richtung man hin soll. Und das ist ein Politik von ja, Deutschland über Flüchtlinge. So zu machen. Manchmal schaffen das. Es gibt Leute, die hier kommen und danach, hier ist, boah, das sehe ich gar nicht, was los ist, und dann wieder woanders. Das ist viel, die so machen. Ja, da ist auch immer keine Frage, das geht nicht. Nein, das ist so interessant, wenn du erzählst. Du beantwortest fast die meisten Fragen von alleine. Oh Gott. Ja, wir müssen gar nicht viel sagen. Ja, ich komme auch von über die Erfahrung und die Personalien, die selbst von den Staaten, von den Leuten. Gibt es Leute, die haben niemals in ihrem Leben gearbeitet oder gelernt, zum Beispiel. Wenn die da sind, das ist kein Problem. Ich habe ein Zimmer, obwohl das stinkt oder so. Das ist mir okay. Ich trinke jedes Monat, bekomme ich Fett vom Staat. Hakuna Matata. Das Leben ohne Stress. Das ist okay. Ja, wenn ich Kuh bekomme, ich lebe das, ich verstehe gar nicht, ich schmeiße das. Das ist viel. Ehrlich gesagt, das ist viel von Pflichten. Aber es gibt auch einen anderen Teil, die nicht viel sind, aber wo ich dabei bin, sozusagen, ja, ich habe noch nie einen Monat Zeit, ich 6 oder 4 waren, ich nie einen Monat und gar nichts gemacht. Ob Urlaub oder nicht. Ich habe gearbeitet, ich habe gelernt, bis hingestellt und danach direkt gearbeitet. Nur gearbeitet. Und dann hier in Deutschland jetzt seit fast drei Jahren, ja. Dezember, ja, ich war 3 Jahre hier in Deutschland. Ja, ich brenne nur. Und das stört mich brutal. Ich lache, ich rede mit den Leuten, aber das geht mir sehr in die Welle. Mich gar nichts machen, freiwillig oder volontär, wenn wir volontär arbeiten, auch einen Lohn oder gar nicht, das ist mir egal, was ich bekomme. Ich brauche keinen Lohn. Aber nur was tun, das ist, was ich kenne, das ist meine Natur. Ansonsten oder lernen, deswegen wollte ich in die Universität gehen. Aber nein, arbeiten, nein. Also, das ist meine Freiheit. Das ist mein, wenn die sagen, oh, Menschenreich, oh, boah, ehrlich gesagt, das ist gar kein Menschenreich. Wenn du schaust einen Menschen, du guckst ihn und du weißt genau, dass er das und das und das braucht, und du sagst, okay, was genau du brauchst, musst du besser nicht bekommen oder nie bekommen. Man lebt nur mit Hoffnung. Ja, ich habe einmal mit meinem Anwalt gesagt, ich will nicht mehr hier in Deutschland sein, ich will raus von hier. Ja, nein, kennst du nicht, ey, bei der Ruhe. Das war Rap oder Rock'n'Roll, was er nicht gesagt hat. Total schlimm. Das heißt, momentan wartest du einfach nur und hoffst, dass es besser wird. Ja, aber ja, ich bin ganz freundlich in mein Leben, das ist mein Leben. Das ist das Leben von jemand anders, von Frau Merkel oder ja. Ja, ich kenne Deutsche in Senegal, Mann. Ich habe Freunde. Ja, alles wunderbar.